Dort traten zwar nicht so extreme Veränderungen ein wie in den gemäßigten Breiten, aber in verschiedenen Teilen der Tropen sank die Temperatur, manchen Schätzungen zufolge, während des LGM um 4 bis 8 Grad. Wenn man bedenkt, dass aufgrund unserer derzeitigen Emissionen für die Tropen zwischen 1980 bis 1999 und 2080 bis 2099 ein Temperaturanstieg zwischen 2 und 7 Grad vorhergesagt wird, kann man sich ausmalen, wie extrem das LGM war und welche katastrophalen biologischen Folgen uns erwarten, wenn wir nicht handeln. Durch das LGM wurden die Tropen auch trockener. In Südamerika und Afrika beispielsweise dürfte sich der tropische Regenwald zu jener Zeit schnell zurückgezogen haben, bis er nur noch in wenigen kleinen Rückzugsgebieten innerhalb des riesigen Amazonas- und Kongo-Beckens bestehen blieb. Auch der Rückgang des CO2-Gehalts in der Atmosphäre während der Eiszeit dürfte den Aufbau der tropischen Wälder verändert haben. Er führte zu kleineren, effizienteren Blättern, offenen Baumkronen und einem zunehmenden Bewuchs auf dem Waldboden, aber auch zu einem zunehmenden Mosaik aus Wäldern, offenen Gehölzen und Graslandschaften. Was die Ursache auch gewesen sein mag, aus der Zeit vor 26.000 bis 21.000 Jahren ist ein Rückzug der subtropischen und tropischen Wälder aus Afrika, Südost- und Südasien, Neuguinea, Australien und Südamerika belegt. Die erneute Ausbreitung der Wälder spielte sich dann je nach Region unterschiedlich schnell ab und wurde häufig durch andere Faktoren erschwert, so in Südostasien durch den steigenden Meeresspiegel und wechselnde Niederschläge. Für unsere eigene geologische Periode des Holozän, das vor 11.700 Jahren begann, verfügen wir über besser datierte, feinmaschigere Spuren des Klima- und Umweltwandels. Sie zeigen, dass man bei den umfangreichen Veränderungen in Struktur und Ausdehnung der tropischen Wälder, von denen zuvor die Rede war und bei denen sich das Auflösungsvermögen auf Zeiträume von 1000 Jahren oder mehr beschränkt, eine Fülle kleinerer Schwankungen übersieht, denen die Umwelt in tropischen Wäldern ausgesetzt war. Als man untersuchte, wie sich die Funktionsweise der Klimasysteme heute verändert und in der jüngeren, historisch belegten Vergangenheit verändert hat, stellte sich heraus, dass Teile der Tropen schnell zwischen kalten, trockenen und warmen, feuchten Bedingungen wechseln können. So haben Schwankungen in den Wechselwirkungen zwischen Wind- und Meeresoberflächentemperatur über dem Pazifik im Rahmen des El Niño Southern Oscillation Klimasystems noch in der jüngeren Vergangenheit zu extremen und manchmal unvorhergesehenen Dürreperioden und Überschwemmungen geführt. Aber während die größeren globalen Veränderungen, die sich in geologischen Zeiträumen abgespielt haben, zweifellos Einfluss auf die Evolutionsprozesse hatten, waren es diese kurzfristigen Schwankungen, die das Leben einzelner Lebewesen und Lebensgemeinschaften prägten. Auch für solche höchst intensiven Vorgänge sind Rückkopplungsbeziehungen zwischen Pflanzenwelt und Klimasystemen von großer Bedeutung. Sehr deutlich wird das am dramatischen Beispiel der grünen Sahara. Heute ist die Sahara mit ihrer Ausdehnung vom Roten Meer im Osten bis zum Atlantik im Westen die größte Wüste außerhalb der Polarregionen. Sie umfasst weite Teile Nordafrikas.